Sorelle. Warte mal, hast du was zu schreiben dabei? Na, ich auch nicht. Ja, eben nicht. Aber da werden wir sicherlich hier irgendwas finden. Die Wand ist recht weiß. Ja. Oh ja, schön. Hier schön mit meinem. Ist doch ein Whiteboard, oder? Ja, mit meinem. Und das ist, glaube ich, auch ein Whiteboard-Marker, oder? Ja, genau. Ich lasse einfach jedes zweite Wort weg. Ist okay. Das in Ordnung für euch? Dann sind wir früher durch. Ja, total gut. Also, ja. Erstens, ich wurde 1929 in Belgien geboren. Mein Vater war britischer Banker, meine Mutter niederländische Baroness. Die Briefmarke der Deutschen Post von 2001 zu meinen Ehren kam nie zur Ausgabe. Sie existiert nur noch in ganz wenigen Exemplaren und gilt als wertvollste moderne Briefmarke der Welt. Ist es Viktor von Bülow? Nein. Das wertvollste moderne Briefmarke? Ja. Was ist denn eine nicht moderne Briefmarke? Ich habe keine Ahnung. Beatrix. Beatrix Storch, die ist leider keine Ahnung, irgendwer. Kennst du viele andere belgische Namen? Ja, Beatrix, die Königin. Zum Beispiel. Irgendeine Beatrix. Nee, gar nicht generisch geraten, nur so, irgendeine Beatrix wird schon sein. Nein, sie heißt nicht Beatrix. Na, dann mach weiter, bitte. Meine Mutter beschloss nach dem Krieg, angesichts der Gräuel des Nationalsozialismus, in die auch Mitglieder ihrer Familie in den Niederlanden verwickelt war, sämtliche Adelstitel abzulegen und auf Ansprüche wie Erbfolge und anderes zu verzichten. Die Tochter von Beatrix. Der Sohn von Beatrix. Der Sohn von, ach so, es könnte auch ein Mann sein, ja. Der Sohn von Beatrix. Beatrux. Beatrix. Beatrix. Nee, der war bei Asterix. Ach, egal. Komm, rede er bitte weiter. Aber es ist hier Adelsgeschlecht. Ja, oder jetzt halt nicht mehr. Die Mama. Alter belgischer Adel. Die Mama war Baroness. Alter belgischer Landadel. Ne? Antje. Also so diese... Was? Antje. Was man halt Antje van der Maiglöckchen. Oh Mann, das heißt doch lieber von einem Maiglöckchen. Das wäre so episch, wenn es den Namen van der Maiglöckchen wirklich geben würde. Heißt die nicht so? Das würde meinen absoluten Lieblingsnachnamen toppen. Und zwar in Niederbayern gibt es Pornschlegel. Was? Als Nachnamen. Ja, da hatte ich tatsächlich einen Schulkollegen von mir, die hieß Bornschlegel. Ja, aber mit P wie Porno. Ja gut, das ist aber im fränkischen Raum eh vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber das Schöne ist, wenn du van der Maiglöckchen suchst, dann kommt sofort Eni van der Maiglöckjes. Das ist Google weiß halt, welche Fehler man da üblicherweise macht. Warum googelst du nebenher Zeug rum? Weil er, wenn er sagt, das wäre jetzt so episch, wenn es die gäbe, da muss ich halt die Chance muss ich auch aufgreifen. Jürgen, was du gerade gesagt hast, leitet perfekt hin auf Punkt Nummer 3. Im Alter von 6 Wochen habe ich bei Viva moderiert. Erkrankte ich so schwer an Keuchhusten, dass meine Atmung aussetzte und ich wiederbelebt werden musste. In Bezug auf dieses Ereignis sagte ich später, wenn ich meine Biografie schreiben würde, würde ich so anfangen. Ich wurde in Brüssel, Belgien, 1929 geboren und starb 6 Wochen später. Oh. Und was hat das jetzt mit Maiglöckchen zu tun? Gar nichts, aber ich wollte einfach weitermachen. Super, sehr nett von dir. Und ich habe nicht zugehört und jetzt nur auf den Übergang gewartet. Oh. Im Alter von 6 Wochen war sie quasi klinisch tot und wurde wiederbelebt. Danke für den Hinweis. Fuck, aber wie halt alle immer irgendwie ein mega geiles Ereignis in ihrer Jugend haben. Ja, ich war zeitlang blind. Ich bin mal gestorben mit 6 Wochen. Ich wollte noch eine Erkenntnis hinzufügen. Das ist eine Frau und sie hat nie eine Biografie geschrieben. Außer so. Sie hat das gesagt. Dann nein, wurde es nein, nie nein, geschrieben nein, dann hätte da noch eine geschrieben. Das hätte der Dominik nicht so ja, glaube ich auch. Unser kleiner Monk hier kann mir garantiert sagen. Hast du mich gerade Monk genannt? Ich glaube, wir gehen mal schnell vor die Tür. Unser Dr. House wir hier. Gehen mal schnell vor die Tür. Also Dr. House, das ist schon erstaunlich nah dran. Rummelig wow. Und wippelnd. Halt ohne das grätzig. Ja. Eine Autobiografie ist, wenn du es selber schreibst, oder? Wie ist es? Ja, oder wenn du ein Auto bist. Geht. Okay. Zwei Idioten, ein Gedanke. Ich glaube, nur Henry Ford hat Autobiografien geschrieben. oder einer von den Transformers. Mann. Ach komm, jetzt ist der Witz auch wirklich tot. Red jetzt weiter, bitte. Habt ihr jemals Voltron angeschaut? Die Nein. Kindersendung? Ich auch nicht. Ich weiß, dass es und das gab. Mir hat jemand, ich bin zufällig drauf gekommen, weil ich liebe Legend of Korra. Kennt ihr das? Nein. Auch sehr schön. Und die Typen, die Legend of Korra gemacht haben, haben jetzt die Wiederaufverfilmung von Voltron gemacht auf Netflix. Wiederaufverfilmung. Das erinnert mich wiederum an Punkt Nummer 4. Während des Krieges nahm ich Ballettunterricht am Arnheimer Konservatorium. Während des Vormarsches der Alliierten im Winter 1944-45 erlebte ich die große Hungersnot in den Niederlanden mit. Nach dem Krieg, nun in England, musste ich jedoch feststellen, dass sich mein Traum von einer Tanzkarriere nicht erfüllen würde. Die Mangelernährung während des Krieges hatte mein Muskelwachstum beeinträchtigt und so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte mit den anderen Tänzerinnen nicht mehr mithalten. Ich sattelte um und wurde erst Model, dann Schauspielerin. Ich wollte gerade sagen, das klingt eigentlich nach Model. Dann so. Ja, Rudi Carell. Magersucht. Aber das ist auch so hart. Rudi Carell. Ich stelle mir gerade so ein Bikini vor als Model. Ah. Großartig. Ja, also spätestens das Wort Schauspielerin sollte deutlich darauf hinweisen, dass nicht wie Klaus Kinski, der auch mal eine Frauenrolle gespielt hat. Ja, das wussten wir ja jetzt schon. So Else Kling oder so jemand. Also, Else Kling? Nee, ich hab du, also mit älteren Deutschen, überhaupt mit Schauspielern habe ich so gar nicht. Wieso Deutsch? Ja, irgendwas von Deutschen kam noch aus Belgien. Ja, aber ich vermute, dass er irgendwie in Deutschland noch irgendwie Fuß fassen wird und irgendwie von irgendwelcher Wichtigkeit wird. Das ist eine sehr steile These. Völlig. Er wird von Außerirdischen entführt. Nee, ich glaube es einfach deswegen, weil die meisten Sachen immer irgendwie einen lokalen Bezug ganz oft haben. Die wir bis jetzt hatten. Ist auch voll der Diss. Dir traue ich nicht zu, dass du aus dem Film warst. Ja. Dein Horizont endet doch hier in 2 Meter ja, Grad. Ja, eben. Hier draußen. Ich bin ein bisschen traurig jetzt. Fünftens. Unterdessen in Hollywood angekommen. Im Hollywood der 50er Jahre war ich als grazile Elfe ein willkommener Kontrapunkt zu dem üppigen Schönheitsideal, das von Darstellerinnen wie Marilyn Monroe oder Sophia Loren verkörpert wurde. Billy Wilder sagte über mich, das Mädchen wird den Busen noch völlig aus der Mode bringen. Im April 2006... Ist auch ein geiler Diss. Ja. Im April 2006 wurde ich von den Lesern des britischen Magazins New Women zur schönsten Frau aller Zeiten gewählt. Was? So, dann. Ich war jetzt gerade immer ganz kurz bei Marlene Dietrich, aber ich glaube also nicht. Else Kling ist es nicht. Es ist. Es wäre so geil. Aber es ist dann auch nicht Marlene Dietrich. Aber das ist bestimmt irgendeine ganz, ganz bekannte US- oder in den USA und Hollywood bekannte Schauspielerin, wo wir null Ahnung haben, dass die eigentlich aus den Niederlanden kommt. Ja, ja, das mag ja sein. Die aber, sich bestimmt auch irgendeinen Künstlernamen zugelegt hat, dass du sagst, du was, die? Anders als in der letzten Bonusfolge habe ich hier das Gefühl, dass ich den Namen zumindest schon mal gehört habe. Sehr gut. Für ein süßer Fratz konnte ich an der Seite meines Filmpartners Fred Astaire meiner großen Leidenschaft nachgehen, dem Tanzen. Einige Szenen wurden auf einer Wiese am Rand von Paris gedreht, doch nachdem es tagelang geregnet hatte und der Boden immer matschiger wurde, gestalteten sich die Dreharbeiten schwierig. Ich seufzte. 20 Jahre habe ich darauf gewartet, mit Fred Astaire zu tanzen. Und was kriege ich jetzt? Sumpf. Auch ein schönes Zitat. Wobei, das klingt ja eher, als würde sie nicht mit ihm tanzen, sondern so, was ist denn dein Tanzpartner? Der Sumpf. Aber so hätte ich meine Biografie angefangen. Aber Judy Garland ist es jetzt auch nicht, oder? Nein. Also, da wird es bei mir, glaube ich, schon dünn. Bei mir ist schon längst dünn. Sie ist auch recht dünn. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Aber so ein ruhiges Schönheitsideal, das ist schon, da wird man, wir werden nachher sagen, oh ja, stimmt. Ja, klar. Aber gerade mit so Schauspielerinnen aus der Zeit, da bin ich echt mal wieder ganz blank. Für den Western, denen man nicht vergibt, stand ich an der Seite von Burt Lancaster, schwanger vor der Kamera. Während der Dreharbeiten stürzte ich so schwer von einem Pferd, dass ich mir einen Rückenwirbel brach und kurz darauf mein ungeborenes Kind verlor. Oh. Es war eine von insgesamt 3 Fehlgeburten, die mein privates Glück lange Zeit überschatteten. Oh Gott, die arme Frau. Ich glaube, die Story habe ich aber tatsächlich schon mal gehört. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung. Mm-mm. Passe. Für meine schauspielerischen Darbietungen wurde ich mit Oscar, Emmy, Tony Award und Grammy ausgezeichnet. Das ist wie damals hier bei unserem Herrn Ustinov. Damals zähle ich zu den wenigen Künstlern, die alle 4 großen Preise der amerikanischen Unterhaltungsindustrie gewonnen haben. In meinen späteren Jahren widmete ich mich überwiegend meiner Arbeit als Sonderbotschafterin für UNICEF und bereiste eifrig zahlreiche Länder. Also quasi ein weiblicher Ustinov, nur in hübscher. Ja, und dass der Ustinov noch lauter Spaßorden bekommen hat und Universitäten nach ihm benannt wurden. Puh. Ja, aber wer ist es jetzt? So, jetzt sind wir auch schon bei der 9. Und jetzt ist ein bisschen so wie neulich bei... Steht der Name da hinten auf deinem Zettel? Der wird gespitzt. Oh, oh. Ich war beim Kinopublikum sehr beliebt und hatte großen Einfluss auf die zeitgenössische Mode. Weite, wippende Röcke, das kleine Schwarze, erinnert euch, Chanel? Etwas zu große Sonnenbrillen, das Niki-Tuch, knöchellange 7/8-Hosen und flache Ballerinaschuhe waren meine Markenzeichen. Und mein Stil wurde bald von den Frauen weltweit kopiert. Ich gelte auch weit über meinen Tod hinaus als zeitlose Stilikone. Ja, das mit der großen Sonnenbrille. Jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ja. Ist es die Frau, die für diesen Look mit zum gebundenen Kopftuch und einer viel zu großen Sonnenbrille ja, in Cabrio ja, bekannt wurde? Genau. Aber der Name? Die habe ich vor Augen. Ja. Puh. Brigitte Bardot war was nicht? Nee. Wie hieß denn die gute Frau? Pah. Es gibt zwei bekannte Schauspieler mit ihrem Vornamen. Ja. Und das ist die eine von beiden. Ich bin mir sicher, die Hörer zu Hause kauen gerade auf dem Kabel rum und schreien. Ah, ihr Anfänger. Und sitzen gerade im Auto und hupen kräftig. Jetzt bitte mal hupen. Und wenn sie jetzt einen Hupen gehört haben, dann wissen sie, jemand anders hört den Podcast auch. Ich hatte es ja vorhin mit einem unserer Fans der ersten Stunde über das Thema schon. Und ich beiß mir wirklich so langsam in den Arsch, dass ich den Vorschlag gemacht habe, diese Bonusfolgen zu produzieren. Weil bei so diesen richtigen Folgen, da kann ich mich ja gut auf ein Thema vorbereiten und da mit viel Wissen punkten. Aber hier... Das ist einfach nicht mein Spiel. Wir haben von der Arbeit eine WhatsApp-Gruppe, weil du jetzt gerade gesagt hast, einer unserer Fans, muss ich dran denken, hat die eine Kollegin, eine hübsche, gesagt, so ungefähr, sie macht unser, also ungefähr sie wäre Groupie. Und dann hat eine andere Kollegin geschrieben, hat nachguckt, ist dir klar, dass laut Duden-Definition quasi die Definition ist, dass du Sex willst von dem Typen. Und dann war die Antwort so ungefähr, oh, nach der Definition muss ich nochmal drüber nachdenken. Fand ich ziemlich bemerkenswert, dass sie dann drüber nachdenken muss noch, ja. Ich wollte gerade sagen, dass sie sagt, aber nicht, na, oh nee, dann nicht, also sondern da habe ich mir gedacht, oder die Waldfee, schön. Leider war die Antwort doch nein. Ja, zehntens. Mein vielleicht bekanntester Film basiert auf einer Romanvorlage von Truman Capote. Im Buch finde ich meine Katze am Schluss übrigens nicht. Warte mal, Frühstück bei Tiffany's? Ja. Aber wie heißt sie? Wie heißt sie? Fängt mit A an? Mit A. Geht mit U weiter? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Ja, ja, ja. Tada! Ich weiß aber halt auch die ganze Zeit bei irgendwelchen deutschen Namen und und belgischen und keine Ahnung. Ja, aber nee, sie war klar, dass es nicht so eigentlich ist. Also, sie ist in Belgien geboren, aber der Papa war halt Brite. Ah, und dann und hast die du ja Mama immer war Niederländerin. Und das war wieder so mega ärgerlich. Wow. Aber wieder was gelernt. Ja, fand ich auch cool. Richtig schön. Nee, mich macht das eher aggressiv. Na dann, sag mal was Aggressives zu den Hörern, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Nee, ich gucke mir jetzt gerade mal genau das Bild, das ich von ihr vor Augen habe, ob das wirklich... Ob das ist wirklich mega gut im Podcast, wenn du jetzt googelst und sagst, jetzt sehe ich das Bild, ciao. Das ist mein Podcast, ich kann machen, was ich will. Das schneide ich nachher alles anders zusammen. Genau, so werde ich meine Biografie übrigens anfangen. Das ist meine Biografie, hier kann ich reinschreiben, was ich will. Und dann ist es ein leeres Buch oder nur voll mit Druckerschwärze. Ja, oder ich schreibe einfach Buchstaben, nur nicht in der richtigen Reihenfolge. Such dir ein paar aus, hier sind genug. Das hier, nee, das war's auch nicht. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.